Abschnitt 11 aus David schlägt die Harfe von Richard O. Frankfurter. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Michael, Teil 3. Saul sah, verstand, wehte mit einer Handbewegung den Saal leer vom Menschengeschmeiß und wandte schweigend den furchtbaren Blick auf die Tochter. Sie waren ganz allein. Er saß, vorgebeugt, die linke Hand auf der Lehne des Sessels, um den so schnell zum Wurf bereiteten Speer drohend und krampfend die rechte geballt. Sie stand vor ihm, blass, bereit für alles, angespannt, aber furchtlos und ohne die Lider zu zucken. Zwischen ihnen die Lagerstatt und die umwickelte Puppe. So sahen sie sich an, gleichwertig, und fochten ihren Streit mit weit geöffneten Augen und bei geschlossenem Munde. Aus Saul schrie es ihr entgegen: »Du hast mich verleugnet, du, der ich am höchsten vertraute!« Und in Michal antwortete es: »Du hast dich erniedrigt, denn du wolltest Ungerechtes.« »Er war mein Gegner, trachtete mir nach Krone und Leben, war deiner Brüder, war dein eigener Feind.« »Er war meines Blutes, meines Fleisches vertrauter Freund. Wie sollte er seiner Schwägerschaft Übles wollen?« Er buhlte um des Volkes Gunst, verkleinerte mich und meine Vorfahren und beschimpfte das königliche Haus. Er hielt sich ruhig bei mir, wenn er nicht im Heeresdienste stand. Meiner Nachkommen Stammherr sollte er werden, dein Geschlecht kraftvoll weiterkeimen lassen aus mir, Glanz und Ruhm verbreiten über sein Haus und über das unsere. Dein Vater bin ich, deine Pflicht war es mir zu gehorchen. Seine Gattin bin ich, meine Pflicht war es, ihm zu gehören. Es ward stumm in ihnen, nichts regte sich um sie, noch immer starrten sie sich kämpfend in die Augen. Sie hatten sich gemessen, keiner war stärker, keiner wich zurück, keiner gewann eine Spanne Raumes im Angriff, verlor sie in der Verteidigung. Saul sann, grübelte, in sich lauschend, spürend, verlor sich auf Augenblicke. Hatte Michal recht? Konnte, durfte sie nicht anders handeln, als sie getan? Durfte er sie schelten, ihr zürnen, sie strafen? Dann aber gewann er Klarheit, und er erhob sich in seiner ragenden, majestätischen Größe, blickte hernieder zu dem Weibe, über das ein Zittern zu laufen begann, eine Unruhe sich breitete, die unbewusst ihre Augäpfel scheu, unstet, rastlos bewegte, als wollten sie den Raum vergrößern, den sie umfassten, als brauche ihr Körper und der Geist, dem sie dienten, mehr Luft, mehr Bewegungsmöglichkeit, mehr Freiheit, sich zu sammeln, sich zu flüchten. Denn nun sprach Saul, der Vater sprach, der König, der Beherrscher ihrer Kindheit, ihrer Jugend, um den sich ihr Denken und Fühlen gerankt hatte zu allen Zeiten. Sprach ohne Wut, gelassen, gütig fast und wühlte in dieser Eindringlichkeit sie bis ins Tiefste auf, schwächte sie, die Zorn mit Trotz abgeschlagen, die der Gewalt sich niemals unterworfen hätte. Seine Worte fielen gleichmäßig wie erbarmungslose eiskalte Tropfen, abgemessen auf ihren schmerzenden Scheitel, bohrten sich wie rotglühende Nadeln, grausam und sorgfältig gezielt und langsam vorangetrieben, in ihr durchschauertes, in Brandblasen aufzischendes, von Qualen gekrampftes, ersterbendes Fleisch. »Wenn Michal meine Tochter ist, wie ich sie glaubte, wie ich sie erwählte unter allen, warum belügt sie sich und mich? Auch ich habe gezweifelt, auch du konntest es tun, aber du kennst diesen Mann näher als ich, als irgendeiner sonst. Du allein warst Richterin über ihn. Von mir gesetzt, vom Schicksal berufen. Du allein konntest seine Verborgenheit erforschen, prüfen und erkennen, was echt an ihm und was falscher Schein. Du wirst die Wahrheit nicht verschweigen. Wenn du mir sagst, Vater, er ist ein ehrlicher und ehrenhafter Mann, tapfer und gerade, aufrichtig und getreu in jeder Lebensäußerung, und deshalb barg ich ihn vor deinem unbegründeten Misstrauen, und rettete ihn vor der Unbill deines Zornes, so will ich ihn holen lassen, Frieden mit ihm schließen, und eure Söhne sollen mir sein wie meiner Söhne Söhne, dem Thron gleich nah und in der Erbfolge der Krone mit gleichem Recht wie sie. Wenn du mir aber dies nicht zu sagen vermagst, wenn du ihn schwach und voller Hinterlist erfandest, warum machtest du dann gemeinsame Sache mit ihm wider mich? Warum stellte Michal sich an die Seite meines Feindes? Sie taumelte unter der ungeheuren Wucht, griff nach dem Bettrand, fiel fast, Schweiß perlte auf ihrer Stirn, sie musste sich niederlassen, saß zu Häupten des Götzenbildes. Da war es gekommen, hatte sie erschlagen. Unbewusst strich ihre Hand über das Kopfpolster, auf dem sie zum Weibe erweckt war, von dem David flüchtete, ohne einen Blick auf sie, nur mit sich beschäftigt, nur auf sich bedacht. War er ihrer Liebe, war er ihres Lebens wert? Wieder blitzte die Erinnerung über sie hin, an den anderen, den Fremden, den Unverständlichen, den sie zuweilen neben sich gespürt, vor dem ihr Leib, ihre Seele sich fast im Ekel abwehrend zurückgezogen, den sie sich leugnete und der doch, sie wusste es mit schmerzhafter Deutlichkeit in diesem Augenblick, vorhanden war. Ja, er war verschlagen und geheimer, zweideutiger Gedanken und Pläne voll. Des Königs unbeirrbares Auge hatte ihn durchschaut und auch das ihre. Sie aber hatte sich von Weibesschwäche, vom Begehren ihrer Sinne verführt, selbst belogen und der Bosheit zur Helferin gemacht, wider ihr besseres Wissen und Gewissen. Aber doch, er war ihr Erkenner und Erwecker gewesen. Er hatte sich in dieser Nacht, als alles verloren war, an sie geklammert, hatte Asyl gesucht bei ihr. Sie durfte ihn nicht preisgeben, auch jetzt nicht. Im Geheimnis zwischen Mann und Weib hat niemand das Recht auf Einblick, nicht der Vater, noch der König, noch selbst ein Gott. Verwarf sie ihn in ihrem Herzen, so musste sie allein das Urteil fällen und vollstrecken, niemand anders. Sie war sein Weib. Und mochte er ein Sünder, ein Verbrecher sein, sie hatte ihm Treue zugeschworen, war eins mit ihm geworden. Sie wollte die Treue halten bis zum Äußersten. Kaum bewegte sie die Lippen, als sie eine Antwort gab, die der Frage des Vaters auswich. Das war feige, der Tochter Sauls nicht würdig, sie wusste es wohl. Aber sie empfand es richtig und allein möglich für das Weib des David. Er zwang mich, ihm zu helfen und sprach zu mir, lass mich davon oder ich töte dich. Wie töricht, wie schwächlich war das, sie sah es sofort ein. Wie sollte diese armselige Ausrede Saul täuschen? Sie wagte es nicht, zu ihm hinaufzublicken. Er brauchte ja nur zu erwidern, und warum riefest du die Wache nicht, als er sich zum Fenster hinausschwang? Warum spieltest du, als er schon fort war, das Verstecken mit dem Götzenbild, gewannst ihm Zeit, erschwertest die Verfolgung? Gelogen hatte sie. Sie, Michal, zum ersten Male in ihrem Leben, hatte sich aufgegeben, selbst erniedrigt und vergeudet. Ihr Stolz wand sich in Qual vor dem eigenen Unwert. Sie war nichts mehr, nichts Besseres als die anderen. Kein königlicher Mensch, hervorstechend und ausgezeichnet durch die Größe seiner Gesinnung und seiner Taten. Nur ein kurzdenkendes, plapperndes, mutloses, verächtliches Massengeschöpf. Nur ein Weib. Sauls Wut musste sie zerschmettern. Sie wollte es stumm erdulden und so die Sühne finden. Sauls Rede musste ihr den ganzen Hohn und Spott entgegenschleudern, den sie verdiente. Sauls Befehle mussten ihr Ehre und Leben nehmen. Aber der König schwieg. Nicht Erbarmen mit der Frau, die mit ihrer Lüge um ihre verlorene, misshandelte und verschleuderte Liebe hatte kämpfen wollen, bannte seine Zunge. Seine Gedanken weilten gar nicht mehr bei ihr. Mauern hatten sich rings um ihn aus der Erde emporgeschoben, die ihn abtrennten von aller Welt. Er war allein, ganz einsam und allein. Die letzte Hoffnung war verflogen, der letzte Glaube gestorben, dass ihm in seine grenzenlose Starröde von Menschen Hilfe und Erleichterung kommen könnte. Nun war es entschieden. Es war vergeblich, sich gegen das Schicksal zu wehren. Er würde wohl weiter streiten, planen, wirken. Aber er wusste es in dieser Stunde, das schwarze, schwere Ende kam unabwendbar. Er war besiegt. Nichts hatte er mit seinen Kindern, seinem Volke gemeinsam. Nichts band ihn mehr an andere. Immer drückender würden sich die finstern Geister des Wahnsinns auf ihn knien, bis sie ihn gänzlich erdrosselten und erstickten. Und er wandte sich ab, vor sich hin dämmernd, als sei niemand anwesend, und glitt schwankend, gebrochenen Schrittes, gebeugt, am Speer die notwendige Stütze suchend, vorüber an der Tochter, die neben der Lagerstätte niedergesunken war, ohne noch eines Wortes sie zu würdigen, ohne sie anzusehen. Auf ihren Knien, den Kopf vorgeneigt, die Arme und Hände flehend, ihm nachbettelnd, des Rufes, des Schreies unmächtig, in herzzerrissener Not, flehte ihr Wesen ihm nach, konnte ihn nicht fassen, nicht halten, mit ihrem Wunsch, ihrer Hingabe, ihrer Auflösung ihn nicht zwingen, nicht einmal die schmale Gunst eines Abschiedsblickes sich erjammern. So schwand des Vaters hohe Gestalt, so schwand, was ihres Daseins Inhalt und reinstes Licht gewesen, langsam aus ihrem Gesichtsfeld. Ein verflatternder Mantel, das war das Letzte. Und das war das letzte Mal in ihrem Leben, dass Michal, die Tochter des Saul, ihren Vater sah. In ihrem Hause, in dem sie, scheu und finsternisbrütend wie ein Unhold aus der Tiefe sich barg, erreichte sie sein Spruch. Ohne Widerrede, ohne dass eine ihrer Mägde auch nur einen Schatten über ihre weiße Stirn fliegen sah, leistete sie Folge, versah das Haus, rüstete die Reise und ging in die Verbannung. In das kleine Dorf Galim führte man sie. Nur niedere, beklemmende Hütten in dürrer, unfreundlicher Gegend standen dort. Mühsal und harte Plage konnten dem widerwilligen Boden nur kärgliche Frucht abgewinnen. Hunger, Krankheit, Schmutz und Ungeziefer leisteten dem Alltag Vorspann. Die Männer, die dort hausten, waren gedrückte, versorgte, enghirnige Gesellen, stumpf und ohne Lebensart, froh, wenn sie unbeachtet voneinander und von den benachbart wohnenden Stammesbrüdern sich und ihre hart mit ihnen werkenden Weiber und ihre klägliche Sippe von Ernte zu Ernte durchbrachten. Der König, das war ein ferner, furchterregender Zauberbegriff. Am besten und sichersten, man hatte nichts mit ihm zu tun. Eine königliche Frau. Wie sollte man sich solch ein Wunder vorstellen? Wer dürfte es wagen, ihm in die Nähe zu gelangen, ohne vor ihrer Erscheinung zu vergehen? Einer der geringsten unter diesen Versorgten und Verkümmerten war Paltiel. Selbst in dieser Gemeinde der Kleinhäusler und Armutzehrer noch besonders missachtet. Man wusste nicht, wer sein Vater war. Und er, obwohl fleißig und still wie nur einer, empfand es als wohlberechtigt, dass man auf ihn hinabsah. Denn wenn die Kinder Israels gar nichts mehr besitzen, Kot auf der Landstraße und gehetztes Wild vor den Jägern Neid, Hass, Dummheit und Niedertracht sind, so halten sie noch fest am eingebildeten Glanze ihrer Familie und dem Trost einer guten Abstammung. Paltiel litt unter dem Adelshochmut der Dorfgenossen. Sie waren Hungerleider und Elendkrämer wie er, aber doch stolz darauf zu wissen, wie ihr Vater und die Großväter und manche ehrfürchtig angestaunt, sogar wie der eine oder andere Urahne sich genannt hatten. Ihn aber bezeichneten sie als Sohn des Lais, des Herrn Niemand. Es kränkte ihn, doch er musste es tragen und bückte sich und lebte verschüchtert und bescheiden vor sich hin. In dieses Mannes Haus trat Michal ein, des Königs Tochter, die bis dahin Gattin eines der Großen am Hofe, nun freilich landflüchtigen Hochverräters. Dort wurde sie zurückgelassen auf Sauls Befehl, ganz allein, ohne jedes Gefolge, ohne Schmuck, ohne des Lebens Notdurft. So sollte sie hinfort in Galim bleiben, als die Ehefrau des Paltiel, des Herrn Niemandes Sohn. Offenbar bewegte Saul bei dem furchtbaren Los, das er der Tochter bereitete, noch ein besonderer Gedanke. Es war möglich, dass sie schon Mutter war. Dann aber durfte nicht ein Davids Spross geboren werden, sondern ein Kind aus so elendem und verächtlichem Haus, dass es niemals den Thron gefährden konnte. Gleichzeitig kühlte er die Glut seines Hasses. Denn die Schmach, die er David antat, war ausgeklügelt und ungeheuerlich. Aber Michal trug kein Kind von ihrem Gatten. In der kurzen Zeit ihrer Ehe, noch unterbrochen durch Davids Abwesenheit im Philisterkrieg, war sie so ganz Geliebte, so völlig rauschverströmendes und inbrunstfassendes Gefäß der Lust, dass für den milden Keim der Mutterschaft noch keine Schollenwärme in ihr war. Und auch in Paltiels Hütte gedieh sie nicht zu des Weibes Früchtekraft und unbeirrbarer Bestimmung. Sie hätte sich dem aufgezwungenen Ehemann nicht entzogen. War er auch nur ein ungebildeter, ungewandter Bauer, schwerfällig in Wort und Bewegung, so erkannte sie doch schnell, dass er nicht roh und gemein war, sondern Herzenstakt besaß und rührende Verehrung für sie selbst. Verlangen und Befriedigung konnte allerdings ihr Leib niemals durch ihn gewinnen. Von den seltenen Frauen war sie eine, für die die Stimme der Natur nur einmal spricht. Der Mann, dem sie sich gegeben hatte, siegelte ihre Sinne mit seiner Persönlichkeit für ein und allemal. Sie hätte des Paltiel oder eines anderen Mannes Umarmung wohl geduldet, ihm Kinder gebären, nie aber in Begierde, Dürsten oder Sättigung erfahren können durch irgendeinen, der nicht David war. Paltiel aber stellte sie gar nicht vor diese Frage. Niemals berührte, niemals bedrängte er sie. Dass er nicht um seinetwillen Schwiegersohn des Königs geworden war, wusste er wohl, wenn man auch die weiteren Zusammenhänge, ihm aufzuklären, nicht für nötig fand. Michal als sein Weib zu betrachten, kam ihm gar nicht in den Sinn. Als köstlichstes Gut der Erde war sie ihm anvertraut, das er zu bewachen, dem er Dienst und Leben zu widmen hatte. Es war einmal, dass sie kam. Es war einmal, dass sie ging. Das Märchen musste ein ebenso jähes Ende nehmen, wie es sich angesponnen hatte. Bald würde sie in Glanz und Duft entschwinden, wie sie, ein hinreißendes, fremdes Wunderwesen, bei ihm erschienen war. Aber darüber viel zu grübeln kam ihm nicht zu. Was Strafe für Michal war, bedeutete für ihn höchste Gnade. Wie hätte er, der schmutzige Ackerknecht und ungefüge, plumpe Viehzüchter, zu dieser hohen, feinen Königstochter die Augen anders erheben dürfen, als in anbetender Ehrfurcht und scheuer Bewunderung. So lebte Michal in seinem Hause still dahin. Die Dorfbewohner machten einen Bogen um die Stätte, die ein Fürstenobdach und Gefängnis war. Als aber nichts weiter sich ereignete, Michal von der fernen Vornehmheit, der sie zugehört hatte, aufgegeben und vergessen schien, kehrte das Dorf von seiner Aufgeregtheit eines Ameisenhaufens, den Unachtsamkeit oder freche Neugier durchwühlte, zum Gleichmaß und zur Abstumpfung zurück. Michal zeigte sich nur selten außerhalb der Hütte. Anfangs, wenn es geschah, drückten sich alle aus ihrem Wege. Später aber ordnete man sie in die Erscheinungen des eigenen Lebens ein, begrüßte sie, die Frauen sprachen zu ihr und die Zurückhaltung der Kinder wich bald der Zutraulichkeit. In Paltiels Dasein aber trat allmählich eine Änderung ein. Wenn auch des Königs strenges Gebot jeden Verkehr mit der Verstoßenen, ja jede Nachricht an sie unmöglich machen wollte, so fand doch einer die Wege, ihr hartes Geschick wenigstens äußerlich etwas zu erleichtern. Jonathan vergaß die unglückliche Schwester nicht. Durch ihn flossen unmerklich, fast und ganz unauffällig, Paltiel Gaben zu, die ihn in besseren Vermögensstand setzten. Dorfgeher kauften gerade seine scharfe Schuhe für beträchtliche Summen auf, boten ihm bestes Vieh zu Spottpreisen, drängten es ihm geradezu auf. Und kleine Gebrauchsgegenstände, die er erwarb, erwiesen sich bei genauerer Betrachtung späterhin als mit kostbarem Metall versehen, ja, mit Edelsteinen verziert. Auch fanden sich in geheimnisvoller Weise auf dem Hofe Ballen mit herrlichen Stoffen. Sogar größere Summen barer Münze. Paltiel ahnte wohl, wie diese Wunder sich erklären ließen. Aber ob der König selbst oder ein Verwandter von Michal solcher Art ihrer gedachte, wusste er nicht. Es war auch besser, darüber nicht viel zu reden oder gar zu forschen. Michal, der er von allem erzählte, schwieg. Die ersten Male hatte ihr Herz hoch aufgeklopft. Erregt hatte sie geforscht, ob nichts weitergekommen sei. Sie hoffte auf eine Nachricht, prüfte zitternd die Tuche, ob nicht ein Zeichen eingestickt war, nur ihr verständlich. Denn sie vermeinte, dass ihr Geliebter, ihr Eheherr, dass David ihrer gedenke. Aber nichts fand sich. Und als sie zufällig dann einmal einen der fremden Händler erblickte und, trotz aller Verkleidung, den vertrautesten Diener Jonathans erkannte, wusste sie, dass sie auch diese Hoffnung begraben musste. Von David kam keine Kunde. Das Dorfgerücht wollte wissen, dass er ein Räuberhauptmann geworden und später umgekommen war. Näheres war nicht zu erfahren. Und für das Weib des Paltiel war er jedenfalls verschollen und verloren. Die Unterstützungen Jonathans machten ihren Mann in kurzer Zeit zum reichsten der Gemeinde. Jetzt nannte ihn keiner mehr den Sohn des Niemand, sondern man sprach ehrerbietig von dem Schwiegersohn des Königs Saul. Seine Lehmhütte war zu einem großen stattlichen Bauernhaus ausgebaut. Behäbig und geruhig schritt er über eigene Fluren, zählte er die stattlichen Herden. Alles gedieh ihm wohl, aber sein Heim blieb schweigsam und wie von einem Hauche stiller Totentrauer umwallt. Michal, die den einfachen Mann besser erkannte als er sich selbst, wusste, die Schatten wohl zu deuten, die sein offenes, von der frischen Luft stark gebräuntes Gesicht überflogen, wenn er sich unbeobachtet glaubte. Sie bestand darauf, dass er das tat, wozu er sich nicht vermessen und entschlossen hätte ohne ihren Willen. Sie setzte es gegen sein Sträuben durch, dass er sich anderen Frauen zugesellte. Aber sie konnte ihn nicht dazu bewegen, sie als Hauptfrauen sich zu verbinden. Hier blieb er hartnäckig und eigensinnig. Ihre Vernunftgründe versagten. Im Innern dankte sie ihm, dass er ihre Ehre und Würde selbst gegen ihre eigene Zustimmung hochachtete und verteidigte. Ende von Abschnitt 11. Gelesen von Alice Stein.